heißt das schöne Kind. Soll ich dir noch näher nennen? Ja, so kommt doch her geschwind. Sie hat Äuglein wie zwei Sternlein, einen großen roten Mund. Darum hält sie sie so gerne bei so später Abendstunde. Rosenroten Mund, darum hält sie sich so gern.